Sie herzte sanft ihr Spielzeug, bevor sie es zerbrach, und hatte eine Sehnsucht und wusste nicht wonach, weil sie einsam war. Und so blond ihr Haar und ihr Mund so rot wie Wein. Doch wer von diesem Wein trank, konnte nie mehr glücklich sein. Tralala. Tra-la-lea, tra-la-lea, tra-la-la-lea. Doch einer sprach im Frühling, auch du fühlst Lust und Schmerz, und brach ihr tausend Rosen, doch sie brach nur sein Herz, die einsam war. Und so blond ihr Haar und ihr Mund so rot wie Wein. Doch keine konnte so küssen und doch so einsam sein. Tralalea, tralalea, tralalea, tralalalea. Was blieb von ihrem Leben? Ein Lied, das niemand sang. St. Peter ließ sie warten, zwei Ewigkeiten lang, weil sie einsam war. Und so blond ihr Haar und ihr Herz so tot wie Stein. Dann sprach er, armes Kind, komm, soll's nie mehr einsam sein. Tralalea, tralalea, tralalea, tralalalea.